Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Guten Morgen, es ist wieder Samstag. Es ist ein heißer Tag. Wir haben schon, würde ich mal sagen, 30 Grad hier im Zentrum von Barcelona um 10 Uhr morgens. Willkommen, es ist Samstag, der 4. Juli 2015. Der Sommer ist schon lange da. Ein heißer Sommer, meine Damen und Herren, hier im Niemandsland und ja, bei der DEFA. Ich habe nämlich hier einen alten DEFA-Hit entdeckt, der heißt Heißer Sommer. Gesungen von Chris und Frank, aus einem sehr merkwürdigen Film auch. Der Film mit dem gleichen Titel, Heißer Sommer, von 1968, als die Welt noch schön und optimistisch war. Sonne ganz erbarmungslos. In der Hölle ist die Hitze halb so groß. Heiße Sonne in diesem Jahr ist ein heiße Sonne, wie wunderbar. Irgendwo da muss doch auch noch Wasser sein. Wenn ich's finde, spring ich wie ich bin hinein. Heiße Sonne in diesem Jahr ist ein heißer Sonne, wie wunderbar. Möchte ich am Nordpol sein. Aber welche Glut wird heute doch wohl sein? Heiße Sonne in diesem Jahr ist ein heiße Sonne, wie wunderbar. Heiße Sonne, heiße Sonne, heiße Sonne, heiße Sonne. Es ist Sommer im Niemandsland. Was ihr da hört, ist ein Feuerzeug. Das Lied heißt genauso, Feuerzeug. Von der Elektropop-Gruppe Nylon. Die Liebe kommt. Die Liebe geht. Du schaust mich an, ich fall in Hypnose. Du stehlst mir mein Feuerzeug. spüre einen Atem, die leichte Narkose. Ich bin zu allem bereit. Du rauchst Zigaretten, du sprichst Zauberworte, du spielst mit dem Feuerzeug. Ich schließe die Augen, ich bin nicht zu retten. Wahnsinn ist nicht mehr weit. Wer dir verfallen mit Haut und Haar. Ich werde dir verfallen, ich bin in Gefahr. Ich werde dir verfallen, ich kapituliere. Ich bin in der Falle. Von dir. Eigentlich ein Hit aus den 80ern, bekannt geworden natürlich durch die damals sehr aufsehenserregende Gruppe Ideal mit ihrer charmanten Sängerin Frau Humpe. Feuerzeug. Wirklich sehr sexy, sehr insinuierend, dieses Lied. Gut, mittlerweile ist auch Bammel hier. Ich werde gleich mal einen Mikrocheck mit ihm machen und dann könnt ihr ihn hören, liebe Hörerinnen und liebe Damen. Herren auch nicht zu vergessen. Und die Hörer natürlich sind auch dabei. Ja, wir schwitzen wie verrückt. Wir schwitzen wie die Ratten bei 30 Grad im Schatten. Da gab es früher hitzefrei, aber wir geben natürlich nicht auf. Wir stellen uns der Klimakatastrophe in den Weg. Wir protestieren von hier aus, vom Niemandsland. Wir fordern Einschränkung der Treibhausgase. Das Kyoto-Protokoll muss endlich in seiner vollen Länge, in seinem vollen Umfang unterzeichnet werden. Das fordern wir. Das muss geschehen. Sonst haben wir in ein paar Jahren die Flutwellen hier an der Plaza Real vom Mittelmeer. Ja, im Studio heute Bammel. Guten Morgen, hallo. Ja, moin moin. Wie geht's denn so? Super, danke für die Einladung. Ich bin gerne mal wieder zu Gast hier. Ich war schon länger nicht mehr da und ich habe ein paar sommerliche Themen mitgebracht. Ich werde später ein bisschen was über Kino in Barcelona erzählen und ein bisschen Literaturtipps geben für katalanische Literatur. Sommerliche Themen und ich sehe, du hast auch einen sehr sommerlichen Haarschnitt. Ja, danke. Sieht gut aus. Ist natürlich sehr praktisch bei diesen heißen Temperaturen. Das sind diese Haarschnitte, die sind so an Irokesen angelehnt ein bisschen, oder? Ja, aber neulich sagte jemand zu mir, du siehst aus wie einer dieser Fußballer vom FC Barcelona. Die haben auch alle so Frisuren, Niemeyer und so. Genau, vor 2 Jahren, glaube ich, ist das Mode geworden. Und man weiß ja, was die Fußballer machen, das machen die Jugendlichen alle nach. Ja, vor 30 Jahren war das Protestkultur und heute ist es eben Alltagsmode. Heute ist es Modekultur. Tätowierungen, rote Schuhe und Cristiano Ronaldo-Frisuren. Sei es drum. Ich sehe, du hast einen großen Stapel Bücher mitgebracht. Erzähl doch mal, was ist das alles? Ja, naja, ich habe mir überlegt, es ist Sommer. Mhm. Was macht man da? Man hat ein bisschen Zeit zum Lesen. Wir gehen an den Strand. Suchen uns ein schattiges Plätzchen irgendwo in der Altstadt und versuchen die Gänge ein bisschen runterzuschalten. Und das ist auch eine gute Zeit, um sich ein bisschen mit Literatur zu beschäftigen. Ich bin kein Literaturkenner, muss ich dazu sagen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass hier so ein Freizeit... Reich Ranitzky hier vom Leder zieht, da wehre ich mich gleich gegen. Aber ich habe mich in letzter Zeit auch berufsbedingt ein bisschen mit katalanischer Literatur beschäftigt und ich erzähle es vielleicht mal ganz kurz. Ich arbeite im Moment nebenbei als Reiseführer für Fahrradgruppen, für ein kleines katalanisches Unternehmen und mache Fahrradtouren mit deutschen und internationalen Gästen auf Deutsch und Englisch. Und ja, da kommt man eben dazu, sich doch nochmal ganz neu mit der Stadtgeschichte zu beschäftigen, die Stadt neu zu entdecken, zu erforschen. Was ich Ihnen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, die hier in Barcelona leben kann, dringend empfehlen möchte. Barcelona ist eine Stadt, die quasi Geschichte atmet und das macht großen Spaß, finde ich, sich da ein bisschen mit der Stadtgeschichte zu beschäftigen. Und da gehört natürlich Literatur auch dazu. Es gibt viele, viele tolle katalanische Autoren. Ich habe mir eine ganze Reihe von Büchern im letzten Winter vorgenommen, die hier aus Katalonien sind, teilweise auch versucht, die auf Katalanisch zu lesen. Das ist mir aber dann doch nicht so ganz einfach gefallen. Ein Buch habe ich komplett geschafft, das ist Mercè Rodoreda auf der Plaza del Diamant. Didi, das kennst du bestimmt, du nix, ne? Ich kenne das und ich habe es auch unlängst als Theaterstück gesehen, hier am Theater Romea mit der wunderbaren Lolita Flores in der Hauptrolle. Wow, scheiße, das habe ich verpasst. Als La Colometa. War es gut? Ich fand es sagenhaft. Leider war die Akustik nicht gut. Das Theater war sehr schlecht akustisch eingestellt. Aber diese Frau ist eine Wucht und der Inhalt dieses Stücks oder dieses Romans ist natürlich sehr, sehr wuchtig und geht sehr in die Tiefe. Ja, also ich habe es auch versucht auf Katalanisch zu lesen, weil ich einfach fand, dass es eine unglaubliche sprachliche Wucht hat, die diese Frau da auf diesen wenigen Seiten entwickelt und das hat mir sehr gut gefallen. Dann ist es so, dass ich mir das zweite Mal jetzt den Schatten des Windes vorgenommen habe von Carlos Ruiz Zafón, das kennen wir ja eigentlich auch, glaube ich, liebe Hörer. Und? Hat es dir gefallen? Ich finde es große Klasse, ja. Ich versuche es jetzt auf Spanisch zu lesen, das fällt einem natürlich nicht ganz so einfach wie in deutscher Sprache. Sprachbegabte Menschen werden da sagen, naja, was hat der denn? Wie gesagt, ich versuch's. Ildefonso Falcones, Die Kathedrale des Meeres, ist natürlich auch ein Buch, das wir alle mehr oder weniger kennen. Aber neben den Klassikern gibt's eben auch eine ganze Reihe bekannter und weniger bekannter katalanischer Autoren und Bücher, die es durchaus lohnt, mal in die Hand zu nehmen. Mein persönlicher Favorit ist, das hast du mir vor kurzem empfohlen, Didi, Eduardo Mendoza, Die Wahrheit über den Fall Savolta. Ja. Große Klasse, das Buch. Bedanke ich mich nochmal bei dir für den Tipp. Danke auch. Ich hatte davor gelesen Die Stadt der Wunder und das war eigentlich immer einer meiner totalen Favoriten. Eduardo Mendoza erzählt dort auf wenigen Seiten, wie ein junger Mann, 16 ist er, glaube ich, aus einem katalanischen Dorf, 1880 in Barcelona in eine wachsende Stadt, in eine Metropole kommt, die gerade den Modernismus empfindet und Ja, das wird dann sehr, sehr abenteuerlich für diesen jungen Burschen. Ich fand's toll, hat großen Spaß gemacht, das zu lesen. Ist auch interessant, diese Vermischung von Familiensaga, Legenden, Mafia-Geschichten, Kriminalgeschichte und auch Architekturgeschichte. Es geht ja da auch um die Schleifung der Ciudadela, der Zitadelle hier, wo ja traditionell die Besatzungsmacht der Bourbonen ihre Truppen stationiert hatte und von da aus die Bevölkerung und besonders auch die Landbevölkerung regelrecht terrorisierte zum Teil. Und dann eben auch diese ganzen fantastischen Elemente, die so ein bisschen an den ja, magischen Realismus der südamerikanischen Autoren erinnern. Eduardo Mendoza wird ja nicht umsonst als der große Erneuerer, der postmoderne Erneuerer des spanischen historischen Romans gefeiert. Und den kann man jedem empfehlen. Ja, mich hat das schwer an Der Pate erinnert. Also diese Vermischung von Familiensaga und Mafia-Geschichte. Ja. Ja, ist ein tolles Buch. Weiterhin heute auf dem Programm wird zu sprechen sein über das Thema Tsipras, über das Thema Grexit, Griechenland, das kocht nur so, das wird uns nur so um die Ohren geschlagen. Da wird eine unglaubliche Propagandakampagne entfesselt, die wollen wir einmal kurz beleuchten im Laufe der Sendung. Die Hatz auf Tsipras ist also im vollen Gange. Der Schachzug der internationalen Finanzmafia war sehr geschickt eigentlich gewählt, diesen Korralito, diese Bankenkrise zu provozieren und Griechenland praktisch in Panik zu versetzen, zumindest das einfache Volk, Sparer, Rentner, Leute, die darauf angewiesen sind, jeden Tag oder jede Woche ihr Geld abzuholen. Dann das Allerneueste zum Thema Überwachungsskandal, kein Ende natürlich in Sicht. Und dann eine Klage der Organisation Reporter ohne Grenzen. Die hat den Bundesnachrichtendienst BND verklagt wegen der Überwachung des grenzüberschreitenden E-Mail-Verkehrs. Darüber wird heute zu berichten sein. Dann liegt mir vor die neue Ausgabe der Zeitschrift Melodie und Rhythmus. Wunderbar, ich habe schon fast alles gelesen und da ist die Titelstory bzw. das Titelthema Kolonialismus und Musik. Sehr interessant. Und da werden wir auch drauf eingehen. Ich werde die Zeitschrift vorstellen und im Laufe der nächsten Wochen auch vielleicht ein paar Lesungen, ein paar Kapseln organisieren, wo man dann Hintergrundberichte hören kann zu diesem Thema. Dabei natürlich auch wieder neue Musik und gegen 11 etwa der Katastrophenblock mit aktuellen Nachrichten und ein paar Hintergründen. Und wenn wir Glück haben, wird Werner noch auftauchen. Ich weiß aber nicht, es gibt ein Gerücht, dass er heute nicht kommen kann. Ja, Werner hat leider abgesagt. Ganz schade, ich hätte ihn gern getroffen hier und auch natürlich gern gehört vor allen Dingen. Ja. Seine Analysen. Scharfsinnigen Analysen der politischen Alltagsverhältnisse, das ist immer sehr, sehr aufregend, das anzuhören, finde ich. Werner sei gegrüßt an dieser Stelle. Jo, Werner. Agur. es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran, voran, voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran, voran. Ja, das war eine ganz schön wilde Nummer hier. Fehlfarben-Hit, es geht voran. Von der Hommage-LP, beziehungsweise CD, Fehlfarben und Freunde. Ich glaube, die ist von 2007 oder 2008. Da hatten sie irgendein ganz tolles Jubiläum und da haben sich alle möglichen Leute zusammengewürfelt. Sven Regner und Helge Schneider sogar ist dabei, mit einer super Nummer übrigens. Dann Grönemeyer singt mit und Herr Dirk von Loftsov und wirklich berühmte Namen aus der deutschen Indie-Rock- und Pop- und Rock-Szene. Ich habe zur Erfrischung mal das Fenster aufgemacht und ein Richtmikrofon in Richtung Meer, Mittelmeer gehalten. In einer Gegend, wo wenig Touristen sind, man hört also nur Möwen und Wellen. Die anderen Sachen habe ich alle rausgefiltert. Bammel. Ich sehe, der Bücherstapel vor dir, der ist doch ein bisschen hoch. Erzähl mal. Ja, zuerst habe ich mich natürlich gefragt, in welche Richtung du das Mikrofon gehalten hast, wo keine Touristen sind. Wie machst du das? das ist ja ein großes Thema hier im Moment, neben der Sommerhitze. Ich glaube, Deutschland ist im Moment auch unter so einer Hitzeglocke. Liebe Hörer und Hörerinnen in Deutschland, seid gegrüßt. Es gibt viele, viele gute Möglichkeiten, die Sommerhitze gut zu überstehen. Eine davon ist, sich ein schattiges Plätzchen zu suchen. Das Radio anzuschalten. Zu lesen oder Radio zu hören, genau. Ja, du hast es erwähnt. Es gibt eine fast schon, könnte man sagen, unerträgliche Überlastung des Stadtzentrums mit Touristen beziehungsweise mit touristischer Lebensart, Infrastruktur und Tourismuskultur. Viele Leute nennen das auch die Lloret-de-Marisierung des Zentrums von Barcelona, beziehungsweise die Salou-Festisierung dieses Zentrums. Salou-Fest ist ein Ereignis für entfesselte Teenager-Horden, die regelmäßig einfallen an die Küste und da nächtelang wilde Partys mit Sex, Drogen und Rock'n'Roll feiern. Was ja doch eine tolle Sache ist, ist auch das Privileg ihrer Altersgruppe. Wir applaudieren das von hier aus, vom Niemandsland. Nur die sollten das nicht in einer Stadt machen, wo gleichzeitig real people leben, reale Menschen, die da leben, wohnen und arbeiten. Und deren Lebensrhythmus und deren Wohn- und Arbeitsalltag doch erheblich beeinträchtigt und gestört wird. Viele Leute sind stinksauer, sagen wir es mal so. Und die haben die Schnauze voll. Ein Grund, warum Ada Colau von der Koalition Barcelona en Comú gewählt wurde, ist natürlich auch dieses unglaubliche, erstickende Tourismusproblem, das die Stadt hat. Das man so vielleicht gar nicht sieht, wenn man hier mal einfliegt. Ach schön, super, cool, Barcelona muss man gemacht haben. Aber wenn man hier lebt, dann merkt man doch die Nachteile, oder, Bommel? Ja, obwohl ich zu den Leuten gehöre, die vom Tourismus zumindest zum Teil leben. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die nicht sozusagen in diesen Chor mit einstimmen, wo man sozusagen alles verteufelt, was mit diesem Thema zu tun hat. Ich finde einen ausgeglichenen Tourismus gar nicht schlecht für die Stadt. Wohlgemerkt ausgeglichen. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick auf meinen Job. Ich mache Fahrradtouren mit Touristen und ich finde es eine Art von Tourismus, die durchaus verträglich ist für die Stadt. Und was mir da im Alltag manchmal widerfährt, da muss ich schon sehr staunen. Also es geht sogar so weit, dass man inzwischen wirklich handgreiflich oder mit körperlicher Gewalt bedroht wird, wenn man sozusagen irgendwo doof in der Gegend rumsteht und was erzählt. Und dass man ziemlich blöde angepisst wird von meistens Leuten, die selbst, so wie wir, nach Barcelona gekommen sind vor ein paar Jahren und hier für ein paar Jahre leben, dann, das macht mich eigentlich dann immer besonders sauer. Also, das macht mich fast noch mehr sauer als die betrunkenen Touristen, die sich am Strand rumdrücken. Wie sich Leute nämlich hier gegenüber den Fremden benehmen, das hat fast schon Form von Rassismus für mich angenommen, dass man sozusagen alle Leute, die nordeuropäisch aussehen, blöd von der Seite angeigt. Und das sind wohlgemerkt meistens nicht ältere katalanische Herrschaften, sondern es sind tatsächlich Leute, die mit diesen Bissing-Dingern rumsausen und meistens selbst gar nicht von hier sind. Und da muss ich jetzt mal sagen, liebe Leute, reißt euch mal einen Riemen. Ja, es gibt also viele Aspekte, die in diesem komplexen Thema zu beleuchten sind. Die Perspektive ist hier natürlich entscheidend. Ne? Es gibt Leute, die kommen und betrachten die Stadt als eine große Spaßbadeanstalt, rennen dann den ganzen Tag mit Handtüchern, nacktem Oberkörper und coolen Getränken rum und rümpfen die Nase, wenn da jemand kommt in der U-Bahn, der es eilig hat, weil er seinen Job machen muss und drängelt sich an ihnen vorbei. Auch eine typische Szene, die man hier jeden Tag erleben kann. Also diese Leute, die im Badelatschen hier durch die Stadt sich wälzen, sage ich mal, die gehen mir natürlich auch auf den Sack. Aber ich glaube, Barcelona wäre ein ganzes Stückchen ärmer ohne die Touristen. Touristen hat sie immer gegeben. Touristen waren immer Bestandteil der mediterranen Kultur, der mediterranen wohlgemerkt Sommerkultur. Was man nun natürlich gemacht hat mit diesen ganzen Billigfluglinien, man hat das Ganze in ein Massenphänomen verwandelt. Man karrt die Leute buchstäblich her in hellen Scharen. Gleichzeitig landen immer mehr Kreuzfahrtschiffe hier im Hafen und pusten stundenlang ihren Dieselruß in die Luft, was auch nicht gerade schön ist. Das heißt, das Phänomen verdoppelt und verdreifacht sich mittlerweile und es wird nicht besser. Die neue Bürgermeisterin hat zuerst einmal einen Hotel-Lizenzstopp verhängt. Sie hat gesagt, es geht nicht mehr. Es wird auch ganz drastisch gesagt, wenn du eine 50 Quadratmeter Wohnung hast und da leben schon 25 Personen drin, dann kannst du nicht sagen, wir brauchen aber nochmal 25. Das ist ungefähr die Ideologie der Tourismusindustrie hier in Barcelona, zumindest was das Zentrum betrifft. Wir wollen nochmal 25 Leute in die 50 Quadratmeter Wohnung holen. In der Wohnung leben dann vielleicht noch 4, die wirklich auch hier leben. Und der ganze Rest kommt und geht und wandert und kommt und geht. Das ist vielleicht eine Metapher oder ein Vergleich, den man auch vor Augen haben sollte, wenn man über diese Sache spricht. Touristen haben wir gerne. Wir sind selber Touristen, wenn wir reisen. Touristen sind meistens ganz tolle Leute. Wir lieben die auch. Das ist alles gar kein Problem. Das Problem ist eben noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und da hört's auf für viele Leute. Dass dann natürlich auch Aggressionen entstehen und auch ein gewisser Hass und eine gewisse Verbitterung, besonders bei alten Menschen, merke ich. dass die wirklich sehr verbittert sind. Bei mir im Haus wohnt eine alte Dame, die ist wirklich sehr sauer auf die vielen kleinen Straßencafés, wo sie kaum noch durch kann, wenn sie mit ihrer kranken Mutter mit den Krücken da vorbei muss. Dann kommt ein Radfahrer von hinten und fährt haarscharf an ihr vorbei. Oder diese Rollbrett-Freaks, die wir aus den Seyfried-Comics schon der 80er aus Berlin kennen, die rollen natürlich auch immer haarscharf an den Leuten vorbei und knallen mit ihren Brettern und so weiter. Alte Leute haben Angst davor, die erschrecken sich. Mein Gefühl ist, dass ich habe mit den älteren Einwohnern von Barcelona eigentlich nie Probleme. Die sind immer äußerst herzlich und auch freundlich zu den fremden Menschen. Also da habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen. Und natürlich kann ich auch den Gram verstehen, den viele Leute, vor allen Dingen die Menschen, die im Borgen oder in der Barceloneta leben, Zeit ihres Lebens und nicht dort zugezogen sind, dass die natürlich irgendwann auch die Schnauze voll haben. Ich meine, wenn man sich die Barceloneta anguckt, das Viertel ist eigentlich von seiner Grundstruktur inzwischen wirklich komplett im Arsch, muss man mal auf Deutsch sagen. Trotzdem ist es so, dass es natürlich noch Orte gibt und Plätze dort in dem Viertel, wo man die Alltagskultur sehen kann, spüren kann und die Menschen sich ihre Freiräume da schaffen. Das ist auch gut so. Das ist schade, muss man sagen. Aber das ist natürlich ein Teil dieses Problems, dass dieser Massentourismus einfach so stark exploriert wurde die letzten paar Jahre, dass man das überhaupt nicht reglementiert hat. Und natürlich muss man auch sagen, dass eine ganze Menge dieser Menschen, die dort in diesen Barrios, in den Vierteln, die hauptsächlich betroffen sind, auch ganz gut damit verdient haben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Naja gut, zurück zum Thema Literatur. Ich habe ein paar Bücher nochmal mitgebracht. Es gibt eine ganze Menge alternativer Reiseführer, die sich mit Barcelona beschäftigen. Wer also im Sommer nach Barcelona kommen möchte, ist natürlich immer noch herzlich eingeladen für die Hörer, die uns außerhalb von Barcelona hören. Und wer in Barcelona lebt, hat auch die Möglichkeit, seine Stadt im Sommer nochmal neu zu entdecken. Ich finde zum Beispiel ein ganz tolles Buch von Dirk Engelhardt, 111 Orte in Barcelona, die man gesehen haben muss. Dort werden eine ganze Menge Orte vorgestellt, die ich so noch nicht auf dem unmittelbaren Schirm meiner Wahrnehmung hatte. Das gibt's inzwischen, das ist so ein Reiseführer, den es für fast alle europäischen Großstädte gibt. Ich kann nicht beurteilen, wie die Bücher über Paris, Berlin und andere Großstädte sind, aber das über Barcelona finde ich ganz hübsch. Also Das gefällt mir gut. Ja, die Orte, die du gesagt hast, nenn doch, kannst du einen nennen oder zwei, wo du sagst, das sind Orte, die sonst nicht so auftauchen in den orthodoxen Reiseführern? Auf Anhieb ist mir eingefallen, das U-Boot, das im Innenhof des Museum Maritim zum Beispiel steht, da wäre ich nicht sofort drauf gekommen, das zu besuchen. Da sind natürlich auch Sachen drin, die völlig bescheuert sind. Also zum Beispiel dieses Ausflugsschiff vom Port Olympic, wo eigentlich nur Nobeltouristen sich raufhocken, dieser Katamaran. Ich weiß nicht, was das soll, das so zu empfehlen, aber da sind auch wirklich andere Sachen drin, wie zum Beispiel La Escocesa, das ist so eine Talentschmiede für Graffiti-Künstler im Baubleneau. Das finde ich irgendwie ganz witzig, dass die sich damit beschäftigen. Ja, da sind ein paar richtig schöne Sachen. Kann man nachblättern und vielleicht mal sich in seiner Freizeit den einen oder anderen Ort aufsuchen. Ich werde im Podcast nachher dann die Namen schreiben und die Titel, falls jemand nachher in den Podcast geht und will sich informieren. Da kann man dann Autor und Titel des Buches nachlesen. Bisschen Werbung für Literatur bzw. Bücher. Der nächste Reiseführer, den ich hier in der Hand halte, ist Wolfgang Berg, Barcelona, eine Stadt in Biografien. Das sind sozusagen die berühmten Künstler hier aus Barcelona, die uns ihre Stadt nochmal mit denen die Stadt nochmal neu betrachtet wird. Gabriel García Márquez vor allen Dingen als Schriftsteller ist da zu nennen, Anthony Tapies, eine ganze Menge anderer Leute, George Orwell zum Damen dabei. Das ist ganz hübsch, das Buch. Ist von Wolfgang Berg im Merian Verlag erschienen. Und ebenfalls so als Reiseführer, beziehungsweise es heißt sogar so Gebrauchsanweisung für Barcelona. Das kennen viele, weil der Autor relativ bekannt ist. Merten Wortmann heißt der junge Mann. Na, ganz so jung ist er auch nicht mehr. Der hat so ein ganz hübsches Buch geschrieben, in dem er sich so ein bisschen ironisch mit der Alltagskultur und dem Tourismus in Barcelona auseinandersetzt. Das hat mir großen Spaß gemacht zu lesen, ist sicherlich kein literarisches Kunstwerk, aber ich fand es ganz hübsch zu lesen. Vielleicht abschließend nochmal mit den Reiseführern, die ich hier empfehlen möchte. Es gab aus meiner Heimatstadt Hamburg der Nautilus Verlag, Verlag, der mir immer sehr am Herzen lag. Es gab, die haben vor ein paar Jahren einen spanischen Reiseführer übersetzt. Da gibt es so ein Kollektiv von Leuten, Paco Madrid, Manuel Aissa sind zwei von den Autoren, die haben ein Buch zusammengefasst, Barcelona Rebelde, auf Deutsch heißt es Rebellisches Barcelona, übersetzt von Horst Rosenberger, mit einem Vorwort von Manuel Delgado, das beschäftigt sich mit der Stadtgeschichte von Barcelona und vor allen Dingen der rebellischen Geschichte und den anarchistischen Aufständen. Das ist unheimlich spannend, das zu lesen, weil man mal sieht, in wie viel Ecken und Kanten von Barcelona das hier mal in den letzten 150 Jahren richtig gebrannt hat. Und zum Glück hat sich dieser rebellische Geist auch bis heute hier in der Stadt gehalten. Und ab und zu hauen die Katalanen auch heute nochmal richtig auf die Kacke, wenn sie die Schnauze voll haben. Hast du eigentlich schon mal eine Art rebellische Reiseroute organisiert mit Leuten? Um ehrlich zu sein, ich habe es mir selber nicht zugetraut, aber es gibt eine Website, von wo aus ein paar junge Leute historische Touren, die sich speziell mit dem Thema Anarchismus beschäftigen, organisieren. Das heißt auch übrigens Barcelona Rebelde, das findet man im Netz. Wenn ihr wollt, gebe ich euch auch gerne den Kontakt, dann schreibt einfach ans Radio Niemandsland. Und da bin ich ein paar Mal mitgemacht und ich muss sagen, der Jaume, der junge Mann, der das organisiert, der ist große Klasse, also das macht richtig Spaß. Die machen Touren zum spanischen Bürgerkrieg, zur Semana Tragica, zu verschiedenen anarchistischen Aufständen und revolutionären Themen und das macht großen Spaß. Direkt morgen, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, ist die nächste Tour von denen und man muss früh aufstehen, wenn man dabei sein will. Das ist, der Vorteil daran ist, dass man nicht in die große Mittagssitze kommt und sich so ein bisschen abseits der normalen touristischen Pfade bewegt und Dinge entdeckt, wo ich wirklich selber auch, obwohl ich mich sehr intensiv mit der Stadtgeschichte von Barcelona beschäftigt habe, wo ich echt gestaunt habe. Den Link habe ich, wie gesagt, leider jetzt im Moment nicht zur Hand. Ja, zurück zu dem Buch aus dem Nautilus Verlag, der Rebellisches Barcelona. Das hat mir gut gefallen. Auf der Rückseite ist eine Wandparole aus dem Barrio Chino zu lesen, aus dem Arrabal. Wenn Wohnen Luxus ist, ist Besetzen ein Recht. Und das ist so, sag ich mal, das grobe Motto auch in diesem Buch. Du möchtest das Ganze mit einem Zitat beschließen. Schieße er los. Ja, du hast ja vorhin dieses schöne Wellenrauschen da im Hintergrund eingeschaltet. Das ist auch da. Und diese wunderbare katalanische Sardana-Musik. Sardana-Musik, genau. Ich habe hier ein ganzes Orchester vorm Fenster, das spielt gerade auf. Ja, wir berichten ja direkt vom Plaza de Alen. Es ist keine Seltenheit, ja, dass die hier unten sowas veranstalten. Nochmal zurück zum Thema Literatur vielleicht. Eduardo Mendoza, Die Stadt der Wunder, hatte ich vorhin schon erwähnt, dass das einfach ein ganz tolles Buch ist, auch weil es eine Liebeserklärung an Barcelona als Großstadt am Mittelmeer ist, als mediterrane Großstadt. Ich selbst komme aus Hamburg und ich bin einfach mit dem Meer und mit dem Hafen groß geworden und ich glaube, auch das war einer der Gründe, warum ich dann letztendlich hier in Barcelona hängen geblieben bin. Was für eine enorme Faszination so eine Hafenstadt hat, hat Eduardo Mendoza in seinem Buch Die Stadt der Wunder gut beschrieben. Und ich lese mal einen kurzen Auszug. Ich versuche mal zu lesen. Ich bin nicht so ein geübter Leser. Vor allen Dingen bin ich es nicht gewohnt, im Radio zu sprechen, liebe Hörer und Hörerinnen. Deswegen verzeihen Sie mir bitte den einen oder anderen Patzer. Ich leg mal los. obwohl es Ende des 19. Jahrhunderts fast schon ein Gemeinplatz war, zu sagen, Barcelona lebe mit dem Rücken zum Meer, widerlegte die tägliche Wirklichkeit diese Behauptung. Barcelona war immer schon eine Hafenstadt gewesen und war es auch damals noch. Es hatte vom Meer und für das Meer gelebt. Es versorgte sich vom Meer und übergab dem Meer die Früchte seiner Mühen. Barcelonas Straßen lenkten die Schritte zum Meer und via Meer pflegte es Umgang mit dem Rest der Welt. Vom Meer kam die Luft und das Klima, der nicht immer angenehme Geruch sowie die Feuchtigkeit und das Salz, die die Mauern zerfraßen. Die Geräusche des Meeres lullten die Barcelonesen in die Siesta, die Schiffssirenen markierten den Lauf der Zeit und das klagende, mürrische Gekreische der Möwen ließ die Anmut des Schattenmusters, das die Bäume auf die Alleen zeichneten, als trügerisch erscheinen. Das Meer bevölkerte die Gassen mit krummen Gestalten ausländischer Züge, unsicheren Schrittes und düsterer Vergangenheit, bei denen Messer, Pistole und Knüppel locker saßen. Das Meer bot denen Zuflucht, die sich der Verantwortung vor Gericht zu entziehen suchten, nachts herzzerreißende Schreie und ungesühnte Verbrechern hinter sich ließen und auf dem Seeweg flohen. Die Farbe von Barcelonas Häusern und Plätzen war das blendende Weiß des Meeres an klaren oder sein düsteres Grau an stürmischen Tagen. All das faszinierte Onofre Bouvillar, das ist der Akteur, um den es da geht, all das faszinierte Onofre Bouvillar, der aus dem Landesinneren stammte, zwangsläufig. Eduardo Mendoza, Die Stadt der Wunder, eine tolle Beschreibung von Barcelona. Es ist Sommer im Niemandsland, jetzt reicht's auch. Sie hören Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt bei Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Es ist ein heißer Sommertag hier im Zentrum. Es ist der 4. Juli 2015, 30 Grad. Bleiben wir beim Thema Barcelona, bleiben wir beim Thema Künstler- oder Stadtgeschichte. Barcelona war immer eine Einwandererstadt und eine Stadt, die zwischen den Kulturen lebte. Von den Laietanen, den Phöniziern, den Römern, den Arabern. Alle sind hier durchgewandert, hin und her gewandert. Es gab also viele Dinge, die die Menschen geprägt und viele verschiedene Völker, die die Mentalität der Katalanen und der Barcelonesen geformt haben im Laufe der Geschichte. Eine große Einwandererwelle gab es hier in den 70er, 80er Jahren. Das waren junge Menschen aus Südamerika, Argentinien, die hier in die Stadt kamen. Aus verschiedenen Gründen, aber viele flohen vor den schrecklichen Militärdiktaturen in Südamerika, besonders in Argentinien, Chile, Uruguay. Und diese Leute haben auch zum Teil einen großen Teil der Kultur in dieser Stadt geprägt. Das ist zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Che Sudaca. Die Gruppe Che Sudaca ist heute aktiv in Barcelona. Ihre Seele ist Cachafaz, Der wurde in Mar del Plata, Argentinien, geboren. Heute ist er Sänger und Frontmann der in Barcelona ansässigen Band Che Sudaca, die einstmals für illegal erklärten Immigranten in den Straßen Barcelonas wurden auf Festivals in 40 Ländern eingeladen und haben mittlerweile rund 1.500 Konzerte weltweit gespielt. Thank you. despiértense. Griten más fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Digo lo que veo, no tengo que pensar. Para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Pasa en la calle y no puedes tocar. ¿Qué pasa en la calle? Sie singen mit argentinischem Akzent ihre wilden, tollen, rebellischen Lieder. Che Sudaka. Ja, Che Sudaka sind ja inzwischen sowas wie eine Superpop-Gruppe hier. Die sind relativ bekannt geworden in den letzten Jahren. Ich finde die große Klasse nach wie vor. Ich mag die sehr. Das kam wahrscheinlich auch zum großen Teil mit durch die enorme Popularität von anderen katalanischen Bands hier. Wen diese Musik gefällt, der sei kurz auf eine Veranstaltung hingewiesen, auf die ich mich schon sehr freue. Es ist Sommer, es ist Festivalzeit. Es gibt eine ganze Menge riesengroßer kommerzieller Rockfestivals, die ich hier nicht alle aufzählen will. Aber eins gibt's, das mir sehr gut gefällt. Das Cruia Festival, das findet nächstes Wochenende statt. Und da spielen unter anderem Bongo Botraco, die hier auch aus dem gleichen Umfeld sind wie Che Sudaka, und Charango und eine ganze Menge anderer Bands von hier aus der Stadt, aber auch internationale Künstler wie zum Beispiel Lauryn Hill, auf die ich mich sehr freue. Cruia Festival, nächstes Wochenende hier in Barcelona, guckt im Netz. Didi, erzähl doch noch mal ein bisschen was über Che Sudaka und aus dieser wunderbaren Zeitschrift Melodie und Rhythmus. Ja, da schreibt der Meister Cajafaz selber und er sagt, als ich vor 15 Jahren in Barcelona ankam, waren die Kunst und die Musik in den Straßen das Herz der Stadt. Das hat uns Immigranten eine fantastische kosmopolitische Perspektive eröffnet. Meine Freunde und ich konnten von der Straßenmusik leben. In unseren Herkunftsländern war das unmöglich. Und gleichzeitig viel von anderen und über andere Kulturen lernen. Wir kamen aus Südamerika, aus Argentinien und Kolumbien. Mit dem Ablauf unserer Visa landeten wir in der Illegalität. Und die Bedingungen verschlechterten sich auch auf der emotionalen Ebene. Wir konnten Spanien nicht mehr verlassen, aus Angst, nicht wieder hereinzukommen. Es ist hart, als Illegaler bezeichnet zu werden, auch wenn man sich gleichzeitig immer sagt, dass eigentlich kein Mensch illegal sein kann. Wir fanden uns also an der Seite der Illegalen wieder und glaubten dadurch umso mehr an den Zusammenhalt durch die Musik. Zu Vorbildern wurden uns Künstler wie Buddy Guthrie, der für das Volk, für die Immigration sang, und Joe Strummer, der zu den ersten englischen Musikern gehörte, die sich für die Musik der Einwanderer interessierten. The Specials, The Selector und The Beat gehörten zu den ersten Rockbands mit schwarzen und weißen Musikern. Sie alle arbeiteten mit dem Label Two Tone, dessen Logo schwarz-weiß kariert war, als Sinnbild für die Gleichheit der Ethnien. Inspiriert haben uns auch Gruppen, die sich solidarisch mit sozialen Bewegungen zeigten, wie Mano Negra, Cortatu und Negu Goriak. Was unsere eigene Band von all diesen Künstlern gelernt hat, ist, dass es egal ist, welchen Musikstil du spielst oder aus welchem Land du kommst. Die Musik bedeutet Einheit. Und am wichtigsten ist die Message. Toda la paciencia que tenía, no hay más, porque ya no creo en tu mentira, no hay más, el tren se cambió de esta vía, no hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Heute, so fährt Cajafaz fort, sind in Barcelona die meisten Musiker nur auf der Durchreise und Manu Chao ist der einzige Künstler, der den Geist des Zusammenhalts, der Einheit durch die Musik am Leben erhält. Es existieren derzeit kaum Bands mit einer klaren Botschaft in der Stadt. Unsere eigene verstehen wir vor allem als einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung und Selbstkritik. Wir formen diese Welt alle gemeinsam, aber jeder ist darin auf irgendeine Art und Weise wichtig. Und dieses Gefühl wollen wir stärken. Wir wollen den Soundtrack für die sozialen Bewegungen spielen, in denen die Menschen überall auf der Welt eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und eine stärkere Einflussnahme auf politische Entscheidungen einfordern. Wo wir auftreten, fordern wir Power to the People. Viel bedeutet hat uns auch das Zusammentreffen der Hijos. Im November 2013 haben wir für die Organisation einen Benefits-Sampler mit verschiedenen Künstlern produziert. Es handelt sich dabei um eine Menschenrechtsgruppe, die ursprünglich 1995 in Córdoba, Argentinien, gegründet wurde und es sich zur Aufgabe gemacht hat, die unter der argentinischen Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 zwangsadoptierten und entführten Kinder wiederzufinden. Bisher konnten 116 dieser ehemaligen Kinder aufgespürt werden, aber es fehlen nach wie vor etwa 400. Und es wird geschätzt, dass 20 bis 50 von ihnen irgendwo in Europa leben, ohne ihre wirkliche Identität zu kennen. Es leben also Menschen hier, die gar nicht wissen, dass sie mal als Babys entführt wurden, von Militärs verkauft und dann unter einer, sagen wir mal, falschen Identität großgezogen wurden. Die reisen durch die Welt und denken, sie sind, wer sie sind. Barcelona ist inzwischen dem Modell anderer Städte wie Paris oder London gefolgt und hat die Straßenmusik verboten, sodass nur noch wenige Auftrittsorte bleiben. Damit hat sich die Situation seit meiner Ankunft, so fährt Carrafas fort, seit meiner Ankunft im Jahr 2000 drastisch verändert. Heutzutage ist es ein leichtes, mit einem Instrument in Barcelona kriminalisiert zu werden. Aber was soll's? Die Musik war immer schon eine freie Immigrantin und vielleicht sogar eine illegale. Alegrías, también depresión. La calle es verdad, no es televisión. Siempre real como esta canción. Tan hija de la calle como tan hija del sol. La cuna del pueblo, testigo del amor. La selva de humanos, el mundo exterior. Camina el honesto, camina el ladrón. La escuela del aire, la lluvia y el sol. Ich denk nur daran, dass ich mit dir vergessen kann. vergessen kann. Ich denk nur daran, dass ich mit dir vergessen kann. Ich liebe den Sommer. Es ist Samstag, der 4. Juli 2015. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen und Nachrichten vom heutigen Tage. Berlin, Washington. Überwachungsskandal, NSA und kein Ende. Die Zeit des Leugnens und Herausredens ist endgültig vorbei. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat am Mittwoch dieser Woche Dokumente veröffentlicht, die klar belegen, dass der US-Geheimdienst NSA und seine Verbündeten vom britischen GCHQ deutsche Spitzenpolitiker und Beamte abgehört haben, und zwar zum Teil seit Jahrzehnten. In den vergangenen Jahren ist immer wieder versucht worden, Zweifel zu sehen, am Bericht des Spiegel zum Beispiel, dass die NSA Bundeskanzlerin Angela Merkel abgehört habe. Merkel kann jetzt selbst überprüfen, ob es stimmt, dass Spione ihre Gespräche belauschten. Denn an die Unterhaltung mit ihrer persönlichen Assistentin am 11. Oktober 2011 um 17.30 Uhr, deren Zusammenfassung man nun bei WikiLeaks nachlesen kann, erinnert sie sich vermutlich. Doch. Ja, der Generalbundesstaatsanwalt, der bis jetzt keine richtigen Beweise hatte, der hat ja alle Verfahren wieder eingestellt. Der kann die Verfahren wieder aufnehmen, denn es geht um einen Angriff auf die deutsche Staatshoheit und es geht um Landesverrat. Das sollte also auch den Generalbundesanwalt freuen, der das Verfahren wegen der abgehörten Kanzlerin kürzlich eingestellt hatte. Schließlich muss er Merkel nur fragen, ob das Gespräch so stattgefunden hat, um endlich einen klaren Beweis für die Abhöraktion zu haben. Nun ja, spätestens jetzt ist klar, dass Briten und Amerikaner europäische Politiker und Unternehmen gründlich ausforschen, und es bleibt weiterhin zu hoffen, dass das endlich politische Konsequenzen haben wird. Doch ungleich skandalöser ist und bleibt etwas anderes. Die Enthüllungsseite The Intercept hat hierzulande überlagert von den neuen WikiLeaks-Veröffentlichungen gestern einen gewaltigen Fundus aus neuen Dokumenten über das wohl wichtigste Werkzeug der Überwacher aus dem Westen veröffentlicht. Ein System, dessen Existenz dank Edward Snowden schon seit knapp 2 Jahren bekannt ist. X-Keyscore heißt das Monster. X-Keyscore ist gewissermaßen die komfortable Benutzeroberfläche der Überwachungsmaschinerie, der NSA. Spione mit Zugriff auf dieses System sind in der Lage, etwa auf Basis einer E-Mail-Adresse nahezu beliebige Informationen über beliebige Internetnutzer herauszufinden. Welche Fotos haben sie irgendwo in die Cloud abgelegt? Mit wem chatten sie und worüber? Welche Pornovorlieben haben sie? Ganz egal, ob es arabische Terroristen, deutsche Politiker oder irgendwelche unbescholtenen Bürger sind, für die sich der jeweilige Analyst zufällig interessiert. X-Keyscore ist das Super-Google der Five-Eyes-Geheimdienste. Das allsehende Internetauge, das vermutlich mächtigste Überwachungswerkzeug der Menschheitsgeschichte. Dass die NSA und ihre Verbündeten ein solches Werkzeug überhaupt nutzen können, liegt daran, dass sie das Netz weltweit unterwandert haben. Glasfaserkabel sind angezapft, schwarze versteckte Server und Router zweigen Traffic ab und leiten ihn um, speichern Metadaten, aber auch Fotos, Videos, E-Mails und so weiter. Flächendeckend. Nur für den Fall, dass sich in Fort Meade oder einem anderen Stützpunkt der Geheimdienste und Schnüffler mal jemand dafür interessieren sollte. Neuen Dokumenten zufolge müssen Analysten keinerlei Hürden nehmen, juristische sowieso nicht, aber auch verwaltungstechnische oder administrative, wenn sie das System zum Ausforschen beliebiger Menschen nutzen wollen. Wir haben das oft hier im Niemandsland auch angeklagt. Stellt euch vor, nicht alle diese Mitarbeiter, das sind ja Hunderttausende, sind so charakterfest, dass sie nicht in Versuchung kommen, die Daten, über die sie verfügen, das Spitzelsystem auch für ihre privaten, korrupten oder kriminellen eigenen Interessen zu nutzen. Manches Konto, das abgeräumt wurde und wo man sagt, oh, irgendwelche Hacker im Netz, da kann man von ausgehen, das waren genau diese Leute. Es gibt zwar nachgelagerte Überprüfungen, so fährt der Spiegel in einer Ausführung zum Thema fort, aber die werden Edward Snowden zufolge meist von Freunden der Analysten durchgeführt. Das heißt, Bammel, ich sage dir, pass auf, ich habe mal ein paar Leute ausgeschnüffelt hier vom Rathaus. Guck doch mal, ob ich das auch rechtlich so alles in Ordnung gemacht habe. Und du guckst da rein und sagst, ja super, die Kolau hat gerade gevögelt. Ja gut, zeig mal die Fotos, wir haben ja eine Kamera in ihre Stube installiert und so weiter. Solche Dinge sind also Realität bei den Geheimdiensten bitter und todernst. Diese Burschen arbeiten im gleichen Büro. Das sind keine Vollzeitkontrolleure, sondern Leute, die auch andere Aufgaben haben. Mit anderen Worten, es gibt in Fort Meade in den USA und andernorts Menschen, die jederzeit und ohne ernstzunehmende, Achtung, ohne ernstzunehmende, geschweige denn gerichtliche Aufsicht, einen Blick in privateste Informationen über nahezu jeden Internetnutzer auf der ganzen Welt abrufen können. Einfach nur auf Knopfdruck. Nicht nur über Angela Merkel, da liegt das Problem. Und daran hat sich seit 2 Jahren nach Snowdens erstem Auftritt rein gar nichts geändert. Sekundennachrichten von der ARD übernommen vom heutigen 4.7. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Demonstrationen vor Referendum in Griechenland. Vor zehntausenden Anhängern rief Ministerpräsident Tsipras noch einmal dazu auf, die Forderungen der internationalen Gläubiger abzulehnen. Auch die Gegner des Regierungskurses versammelten sich und appellierten an ihre Landsleute, auf die Bedingungen einzugehen. Morgen sollen die Griechen über den künftigen Kurs im Schuldenstreit abstimmen. AfD-Mitglieder wählen neue Führung. Der wirtschaftsliberale Parteigründer Lucke will auf dem Bundesparteitag in Essen zum alleinigen Vorsitzenden der Alternative für Deutschland gewählt werden. Gegen ihn tritt die Co-Vorsitzende Petri als Vertreterin des nationalkonservativen Flügels an. Keine Annäherung im Tarifkonflikt bei der Post. Die Parteien verhandeln in Bad Neuenahr weiter. Beim Hauptstreitpunkt der schlechteren Bezahlung in den Regionalgesellschaften der Post ist keine Lösung in Sicht. Die Streiks werden fortgesetzt. Waffenhersteller Heckler & Koch zieht vor Gericht. In der Affäre um das Sturmgewehr G36 will das Unternehmen etwaige Mängel der Waffe vom Landgericht Koblenz klären lassen. Das Bundeswehrbeschaffungsamt erhebt Gewährleistungsansprüche gegen die Firma wegen Problemen mit der Treffsicherheit bei großer Hitze und Dauerfeuer. UNESCO-Welterbe-Komitee berät über neue Kulturstätten. Deutschland hat sich mit der Hamburger Speicherstadt beworben. Auch der Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt ist nominiert. Insgesamt liegen 36 Anträge vor, darunter auch eine Sammelbewerbung zur Wikingerkultur, an der sich Schleswig-Holsteins Wikingerstätten Heiterbu und Danewerk beteiligen. Das Wetter. Heute viel Sonnenschein, gegen Abend vor allem im Norden und Westen sowie im Bergland lokal heftige Hitzegewitter. Höchstwerte 26 bis 40 Grad. Ja, ganz schön heiß in Deutschland. Ob das normal ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Kommen wir zum Thema Grexit, Griechenland. Stimmungsmache gegen die Linksregierung in Athen geht weiter. Merkel-Kabinett nutzt die Krise, um Griechenland und um alle Euro-Länder zu disziplinieren, urteilt Junge Welt auf ihrer Internetseite vom heutigen 4. Juli. Bei dem griechischen Referendum am morgigen Sonntag gehe es um den Verbleib des Landes in der Eurozone. Das behauptet EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und mit ihm viele in Brüssel und Berlin. Doch diese Frage steht gar nicht auf dem Stimmzettel. Tatsächlich geht es um ein neues, von Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank, EZB und Internationalem Währungsfonds vorgelegtes Kürzungspaket. Was ein Nein dazu bedeutet, ist ungewiss. Es kann der erste Schritt Griechenlands heraus aus der Eurozone sein, muss es aber nicht. Denn vorstellbar ist auch, dass die Gläubiger angesichts der Ungewissheit über die Folgen eines Austritts ihr Angebot nachbessern. Fest steht hingegen, was nach einer Zustimmung passiert. Ministerpräsident Alexis Tsipras wird seinen Rücktritt erklären. Die Syriza-Regierung wäre gescheitert, Neuwahlen wären wahrscheinlich. Mit der Stilisierung des Referendums zu einem Votum um einen Verbleib Griechenlands in der Eurozone bzw. in der EU wird die Regierung Tsipras an ihrer verwundbarsten Stelle angegriffen. Denn Syriza wurde Ende Januar 2015 von knapp 37% der Griechen gewählt, um der leidenden Bevölkerung die Kürzungspolitik mitsamt der Troika vom Hals zu schaffen, nicht aber um das Land aus der Eurozone zu führen. Nur so lässt sich erklären, dass die Popularität der Regierung in den letzten Monaten stieg, während zugleich weiterhin mehr als 60% der Bevölkerung für einen Verbleib beim Euro eintreten. Genau hier setzen nun Berlin und Brüssel sowie die Opposition in Athen den Hebel an. Indem sie unannehmbare Forderungen erhoben, haben die Gläubiger die Syriza-Regierung vor die Wahl gestellt, entweder sich selbst aufzugeben oder aber ihren Kurs vom Volk bestätigen zu lassen. Bei einer Zustimmung zum neuen Kürzungspaket wäre Tsipras am Ende. Sein für diesen Fall angekündigter Rücktritt bestätigt, was immer vermutet wurde. Die Athener Regierung verfügt über keinen Plan B für eine Perspektive des Landes jenseits des Euro. Die Mehrheit von Syriza hat nichts unternommen, um einen Prozess der Bewusstseinsbildung in Gang zu setzen, der den Widerspruch Kürzungspolitik nein, Euro ja, eine Haltung des Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, hätte auflösen können. Die Elogen der Syriza-Politiker auf Europa sind echt. Ihr Glaube an ein soziales und demokratisches Europa nicht vorgetäuscht. Dementsprechend haben sie linkssozialdemokratische Vorschläge zur Reform der Eurozone unterbreitet. In seinem Buch »Bescheidener Vorschlag zur Lösung der Eurokrise« geht es dem griechischen Finanzminister Giannis Varoufakis ausdrücklich um die Rettung des Euro, da sein Scheitern verheerend für ganz Europa wäre. Weitblickende Sozialdemokraten wie Gesine Schwan registrierten das genau und luden ihn zum Vortrag nach Berlin ein. Doch das von Syriza gesuchte Bündnis mit der europäischen Sozialdemokratie ist nicht zustande gekommen. Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier und Martin Schulz beteiligen sich jetzt vielmehr gemeinsam mit Angela Merkel und Wolfgang Schäuble an der Hatz auf Tsipras. Womöglich hat man es in Athen nicht für möglich gehalten, dass die deutsche Bundesregierung als die entscheidende Kraft auf Seiten der Gläubiger an einem Kompromiss gar nicht interessiert ist. Tatsächlich hat vor allem Berlin dafür gesorgt, dass immer neue Forderungen gestellt wurden, bis der griechischen Regierung gar nichts anderes übrig blieb, als den Verhandlungstisch zu verlassen. Diese unnachgiebige Haltung entsprang aber nicht einer plötzlichen Eingebung Angela Merkels oder Sigmar Gabriels. So funktioniert Politik im staatsmonopolistischen Kapitalismus nicht. Dem politischen Richtungswechsel ging vielmehr ein wirtschaftlicher voraus. Am 13. Juni hatte sich mit Ulrich Grillo, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, BDI, in einem Gastkommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ das deutsche Monopolkapital zu Wort gemeldet. Gezeigt wurde zunächst, wie man dort über demokratische Wahlen bzw. die Souveränität eines Eurolandes denkt. Wer aus demokratischer Legitimation heraus einen nationalen Weg beschreiten möchte, der kann nicht Mitglied einer Wirtschafts- und Währungsunion sein. So tönt es aus der FAZ. Anschließend wurde der Daumen über Griechenland gesenkt. Daher kann es kein Halten eines Mitglieds um jeden Preis geben, denn dadurch entsteht eine gefährliche Aufweichung der geltenden Regeln des Gemeinschaftsrechts. Der Präsident des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, Matthias Wissmann, ergänzte, der Austritt könnte sogar zur Stabilisierung der Eurozone beitragen. Entscheidend sei, dass die Regeln des Euros eingehalten werden. Und der Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, Wolfgang Steiger, kritisierte eine wiederholte Beugung der Rechtsgrundlagen der Europäischen Union für der Europäischen Währungsunion, die nur im Chaos enden kann. So hieß es in der FAZ am 30. Juni. Solche Töne hatte man bislang nur vom Verband der Familienunternehmer, vom Präsidenten des IFO-Instituts Hans-Werner Sinn oder aus der AfD vernommen. Hierzu sagt die Junge Welt, der deutsche Imperialismus nutzt die Krise um Griechenland, um nicht alleine dieses Land, sondern zugleich alle anderen Euro-Länder zu disziplinieren, indem er sie in das Prokrustesbett, eine schöne Metapher aus der griechischen Mythologie, der von Berlin diktierten Austeritätspolitik zwängen will. Ich weiß nicht, Bammel, ob du weißt, was das Prokrustesbett war. Das war ein Bett, das war viel kleiner als ein menschlicher Körper. Und da wurden die Gefangenen als praktisch Foltermethode reingequetscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es auch Nägel und alle möglichen Stacheln, die den Körper dann durchbohrten. Also, in dieses Prokrustesbett sollen die Länder reinkommen. Dazu sollen ihre Souveränitätsrechte weiter beschnitten werden und Brüssel soll neue Kompetenzen zur Wirtschaftslenkung erhalten. Es geht daher längst nicht mehr nur um Griechenland. Ins Visier genommen werden auch Spanien, Italien und Frankreich. Nach dem Motto, welchem Land schlagen wir als nächstes die Schnauze ein? In Paris hat man die Botschaft verstanden. Es war daher nicht überraschend, dass man sich dort nachgiebiger als in Berlin gegenüber Athen zeigte. Die griechische Krise kann daher leicht zu einem Grundsatzstreit zwischen Deutschland und Frankreich über die Zukunft der Eurozone und damit der EU führen. Anderes Thema, das eingangs schon in einem anderen Kontext erwähnt wurde, die leidliche Überwachung jeden Menschen auf diesem Planeten, aber besonders die Überwachung von Journalisten. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, ROG, hat den Bundesnachrichtendienst BND wegen der Überwachung des grenzüberschreitenden E-Mail-Verkehrs verklagt. Diese gefährde die unbefangene Arbeit von Journalisten. Flächendeckende Überwachung seit den Enthüllungen Edward Snowdens im Sommer 2013 ist das ein großes Thema für Bürgerrechtler und Journalisten. Doch nicht nur die NSA greift mit dem großen Datenstaubsauger an, auch der Bundesnachrichtendienst macht das schon lange. Spätestens seit 1968 überwacht der Bundesnachrichtendienst den Telefonverkehr von und nach Deutschland. Seit 2001 wird auch der E-Mail-Verkehr gescannt. Dabei werden anhand bestimmter Selektoren, Wörter, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Hinweise auf Terrorismus, unerlaubte Rüstungsexporte und das Einschleusen von Ausländern gesucht. Das Ganze nennt sich strategische Fernmeldekontrolle und ist im G10-Gesetz geregelt. Das Gesetz heißt so, weil das Fernmeldegeheimnis in Artikel 10 des Grundgesetzes garantiert wird. Haha, kann man hier nur sagen. Reporter ohne Grenzen will nun feststellen lassen, dass diese Überwachung jedenfalls im Jahr 2013 übermäßig war und daher das Fernmeldegeheimnis verletzt hat, also verfassungsfeindlich ist. Dabei machen die Reporter anhand offizieller Daten eine einfache Rechnung auf. Es seien wohl hunderte Millionen E-Mails gescannt worden. Dabei habe es aber nur 15.401 Treffer gegeben, von denen wiederum nur 118, Achtung, als nachrichtendienstlich relevant eingestuft wurden. Das sei eine absurd niedrige Erfolgsquote und könne nicht rechtfertigen, dass bei Bürgern und Journalisten ein Gefühl ständigen Überwachtwerdens erzeugt wird. Eine 30-seitige Klage, die der Taz vorliegt, ist bereits beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht worden. Ja, ist ein unangenehmes Gefühl zu wissen, wir werden ständig und immer und rund um die Uhr überwacht und alles, was wir sagen, schreiben, an Fotos schicken, an Dokumenten, wird gescannt, aufbewahrt und irgendwann, wer weiß, auch gegen uns verwendet. Ist ein unangenehmes Gefühl, oder? Ja, dem kann ich nur zustimmen, aber Didi, was viel erstaunlicher ist an der Tatsache ist, dass man, wenn man das so im Alltag erwähnt, vor allen Dingen gegenüber jüngeren Leuten, oft zu hören kriegt, ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen. Also das ist so eine Standardantwort, die ich dann immer bekomme, und das spielt doch überhaupt scheiße noch mal gar keine Rolle, ob ich was zu verbergen hatte oder nicht. Ich will nicht, dass man mich ständig irgendwie bis in meinen letzten Hinterwinkel meines Klos ausspioniert. Irgendwie. Und komme da hin. Ja, es ist natürlich eine Entwürdigung des Menschen. Man wird wirklich buchstäblich entwürdigt, indem man ständig bespitzelt wird. Das ist wie im Gefängnis, die Gefängnisse, die im 18. Jahrhundert gebaut wurden, wo man von einem zentralen Punkt aus in alle Zellen sehen konnte, damit die Gefangenen immer das Gefühl haben, sie sind nie allein, sie sind nie außerhalb der Kontrolle des alles überwachenden Auges. Und das verformt die Menschen sowohl in ihrem Tun als auch in ihrem Denken und in ihren Verhaltensweisen und erzeugt eigentlich gekrümmte, verformte und sich verstellende Menschenkreaturen. Und was das auf lange Sicht für anthropologische Folgen und soziale Folgen haben wird, das wissen wir bisher noch gar nicht. Ja, da muss ich nochmal auf mein Lieblingsmedium Facebook eingehen. Es scheint ja nie mehr Menschen zu geben, die überhaupt irgendein Problem damit haben, ihre ganzen privaten Müll, sage ich mal, auf diesen Seiten zu veröffentlichen. Und ich habe neulich so ein Interview gelesen mit so einem Ex-Stasi-Mann. Und der hat dann klugerweise gesagt, ja, so ein Medium wie Facebook hätten sich damals sehr gerne gewünscht, weil, ja, warum eigentlich? Brauche ich gar nicht weiter erwähnen. Die Stasi hat selber mal gesagt, ich glaube, das war der Micha Wolf, der Stasi-Chef, der hatte mal gesagt, die Stasi konnte gleichzeitig nie mehr als 190 Menschen rund um die Uhr beschatten. Weil um einen Menschen zu beschatten, brauchte man bis zu 30 Mitarbeiter. Das heißt, die Stasi in einem Bezirk von Berlin konnte nie mehr als 190 Menschen beschatten gleichzeitig. Heute ist es möglich, Milliarden Menschen gleichzeitig ständig zu beschatten und zu kontrollieren. Und das ist eigentlich eine Stasi 4.0 oder 5.0. Das ist die Realität. Klagen vor einem Gericht, um zu erreichen, dass die Spitzler und die Schnüffler von ihrem Tun ablassen, klingt auf den ersten Blick einmal naiv, aber man hat ja auch gegen andere Sachen geklagt, gegen die Folter, gegen die Sklaverei, und irgendwann wurden diese Gemeinheiten, diese Menschenrechtsverletzungen auch abgeschafft. Das will nicht heißen, dass sie irgendwann an irgendwelchen Punkten wieder heimlich eingeführt werden können, aber generell sind sie geächtet und abgeschafft. Und auch das wird wahrscheinlich eine lange Zeit dauern, vielleicht Jahre, Jahrzehnte, bis die Menschheit soweit ist, soweit bewusst ist, dass klar ist, das ist genauso eine Menschenrechtsverletzung wie andere Dinge, die in der Vergangenheit abgeschafft und geändert wurden. Und das hoffe ich. Und auch wir hier im Niemandsland wollen ein bisschen dazu beitragen, zu informieren und klarzustellen, was unsere Position zu diesem Problem ist und wie sehr wir das verachten und auch auf unsere Art bekämpfen. Die Argumentation wirkt vertraut. Der Berliner Nico Herting hat 2014 im eigenen Namen eine ganz ähnliche Klage eingereicht. Stundenlang verhandelte damals das Bundesverwaltungsgericht und vernahm einen obskuren BND-Mann namens Herr Karl. Herr Karl. Am Ende kam aber bei Herrn Karl nichts dabei heraus. Die Leipziger Richter lehnten Hertlings Klage als unzulässig ab. Der Anwalt hätte belegen müssen, dass auch seine E-Mails vom BND erfasst wurden. Haha. Doch wie sollte er das herausfinden und beweisen? Hertling legte Verfassungsbeschwerde ein, musste sie dann aber alsbald zurücknehmen, weil er aufgrund eines Malheurs Teile der Akten in Karlsruhe zu spät eingereicht hatte. Nun unternimmt Hertling einen zweiten Anlauf, denn die Klage der Reporter ohne Grenzen hat er verfasst. Schließlich hat er noch eine Rechnung offen. Wieder geht es zunächst um die Frage der individuellen Betroffenheit. Reporter ohne Grenzen habe 2013 rund 280.000 E-Mails empfangen und verschickt, argumentiert Hertling. Viele davon in Krisenregionen, für die sich auch der Bundesnachrichtendienst interessiere. Reporter ohne Grenzen sei deshalb mit einiger Wahrscheinlichkeit von der Überwachung betroffen. Spätestens das Bundesverfassungsgericht wird das auch so sehen. Doch nicht alles ist altbekannt. Die Reporter ohne Grenzen Klage richtet sich zunächst gegen das BND-Verkehrsanalysesystem VERAS, das erst im August 2014 offenbart wurde. Seitdem weiß man also, dass dieses Problem, dieses System existiert. Dabei speichert der Bundesnachrichtendienst pro Monat bis zu 500 Millionen Verkehrsdaten, auch von Personen, die nur mittelbar, Achtung, über 4 Schritte, das heißt Kontakt von Kontakt von Kontakt von Kontakten, einen Verdächtigen kennen. Hierüber habe der BND keine Rechtsgrundlage, so die Klage. Der BND sagt, es seien vor allem Ausländer im Ausland betroffen. Hertling sagt, auch Deutsche würden erfasst. Für die Zulässigkeit der ROG-Klage ist das wichtig. Über 4 Kontakte ist praktisch die gesamte Bevölkerung mit inbegriffen, weil über 4 Kontakte bist du schon bei Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden von Menschen angelangt. Das geht schnell. Gut, werfen wir noch einen Blick in die Homepages der großen Medien im Internet. Ich habe hier die ARD-Seite aufgeschlagen. Schuldenkrise in Griechenland, das Referendum ist hier das große Thema. Dann kommt die Junge Welt mit einem Artikel, ebenfalls zu Griechenland. Das ist der Dauerbrenner die letzten Wochen und Tage. Da geht es ja morgen um die Wurst. Griechenland stimmt ab, nein zur Erpressung. Geldgeber aus Brüssel und Berlin erhöhen den Druck. Deutsche Linkspartei schickt eine Troika zur moralischen Unterstützung nach Griechenland. Griechenland stimmt also morgen über Forderungen der Geldgeber ab. Die Ankündigung des Plebiszits zu Wochenbeginn hatte bei EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds zunächst Schockwirkung. Nachdem die Spitzen der Troika-Institutionen sich wieder berappelt hatten, erhöhten sie den ohnehin enormen Druck auf Griechenlands Regierung und nahmen auch das Wahlvolk ins Visier. Also, noch einmal. Sollten die Bürger morgendlich mit Ja stimmen, hätte das mehrere Auswirkungen. Sie würden sich praktisch dem Diktat der Troika beugen und die verlangten Auflagen, das heißt erneute Rentenkürzungen, Mehrwertsteuererhöhung, Stellenabbau im öffentlichen Dienst, Krankenhäuser schließen und so weiter, akzeptieren. Für diesen Fall hatte Brüssel bereits mit dem Zuckerbrot gewedelt und den Bürgern sowohl die Beibehaltung des Euros als Währung des Landes zugesichert, als auch neue Kredite in Aussicht gestellt. Zugleich würde ein solches Votum wahrscheinlich das Ende der gegenwärtigen Regierung bedeuten, deren wichtigste Repräsentanten, Ministerpräsident Alexis Tsipras und Finanzminister Giannis Varoufakis, hatten ihr politisches Schicksal mit dem Ausgang des Referendums verbunden und für eine Ablehnung der Forderungen geworben. Weitere Schlagzeilen in der Jungen Welt. Griechen vor Entscheidung, Haft für Widerstand, israelisches Militär erschießt einen Jugendlichen in Ramallah. Insgesamt 5.686 Palästinenser sind im Gefängnis. Heftige Kämpfe um Aleppo, Großoffensive der Islamisten. Türkei zieht Truppen an der Grenze zusammen. Gucken wir mal auf die Internetseite des Spiegels von heute. Bulldozer gegen Roma-Hütten. Das ist das Foto, das aus Rumänien kommt. Man sieht hier Bulldozer, die grob gebaute Hütten niederreißen. Rechtsradikale Hooligans belagern sie. Wütende Nachbarn drohen mit Selbstjustiz. Die Verwaltung lässt ihre Siedlungen abreißen. In dem bulgarischen Dorf Garmen werden Roma systematisch verfolgt. Demos vor Griechenlands Referendum, The Final Countdown heißt es hier. Trotz vereinzelter Schüsse waren es friedliche Zusammenkünfte. Kurz vor dem Referendum haben sich Zehntausende Pro- und Kontra-Demonstranten in Athen versammelt. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat vor Zehntausenden Anhängern in Athen erneut für ein Nein beim Referendum über die Spar- und Reformforderungen der internationalen Gläubiger geworben. Ein Nein am Sonntag eröffne die Chance, in Würde in Europa zu leben, sagte Tsipras am Freitagabend. Auch die Befürworter der Gläubigervorschläge für das von der Pleite bedrohte Euroland kamen in Athen zusammen. Sie versammelten sich zu Klängen von Beethovens Ode an die Freude vor dem alten Olympiastadion. In der Innenstadt von Athen kam es kurzzeitig zu einem Scharmützel zwischen mehreren Dutzend schwarz gekleideter Demonstranten und der Polizei. Die Beamten feuerten Blendgranaten ab, die Lage beruhigte sich jedoch rasch wieder. Ja, Wut ist genug da, die Leute sind stinksauer, sie haben Angst um ihre Zukunft, man kann das verstehen, es geht wirklich um Pest oder Cholera. Ακούτε την Δεύτερη Ζώνη? Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandland. Gut, ich lasse es damit gut sein. Wir haben ja genug gesagt zu den wichtigen Themen heute. Die Katastrophen sind bekannt. Nächste Woche gibt's mehr. Wenn du aussuchen kannst, Punk, Rock oder Elektronik, Pop, wofür würdest du plädieren? Kommt ganz drauf an. Im Moment wäre ich für elektronische Klänge gut zu haben, aber wir haben vorhin schon die Fehlfarben gehört. Die sind natürlich auch echt einfach über die Jahrzehnte immer eine klasse Band geblieben. Wir sind beide ganz erstaunt darüber, was die für ein hohes Qualitätsniveau bei ihrer Musik und allem, was sie machen, gehalten haben. Tolle Band. Mal was Stadionrockiges. Wenn du einverstanden bist, bringe ich die Band Noir Broilers. Ich habe noch nicht viel von denen gespielt. Vielleicht mal zwei Lieder insgesamt. Ich habe die neue CD von denen. Die ist von letztem Jahr. Ein Lied. Ich brenne. Und ab geht's. Wir haben nichts gemein, ihr seid schwach und ich bin stark. Ihr tropft wie Tinte in die Hemden rein, mir fehlt einfach nur der Schlaf. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Ich brenn, brenn, brenn. Was ich von Herzen liebe, interessiert mich nicht mehr. Zu viele Köche, zu viel Brei. Was ehemals Luft und Liebe war, sind heute Rauch und Fickerei. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, brenn, brenn. In den neuen Tag hinein, ich dreh mich noch einmal gegen die Wand. Morgen eventuell, vielleicht ein andermal. Sowas von leer und ausgebrannt. Und ich brenn, und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, und ich brenn, brenn, brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, und ich brenn, brenn, brenn. Und ich brenn, brenn, brenn, ich brenne aus. Und ich brenn, brenn, brenn, ich brenne aus. Und ich brenn, brenn, brenn, ich brenne aus. Und ich brenn, brenn, brenn. Das heiße Sonnenlicht flimmert auf den Dächern unter uns auf der Stadt. Die Luft flirrt, dünstet, Fata Morganen schwirren durch die heiße Stadtluft. Zum Ende der Sendung gibt es noch, also Ende letzter halbe Stunde, zwei Themen. Ein Thema ist ein Nachruf, beziehungsweise zwei interessante Persönlichkeiten. Eine sehr schräge und eine sehr geliebte sind gestorben. Der schräge Typ ist Fatman Alexander Schalk-Golokowski, der ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Und die Schriftstellerin Gabriele Wohmann, die ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Zuerst einmal ein paar Worte zu Golodkowski. Golodkowski war der berühmte Ex-DDR-Devisenbeschaffer. Der geisterte jahrelang durch die deutsche Presse. Das war ein wichtiger, ja fast schon Freak, der mit Franz Josef Strauß verhandelt hat und der Bundesregierung über Devisen und die Lieferung von Gefangenen auch. Junge Leute, die in der DDR im Knast saßen, die kamen raus, die wurden praktisch freigekauft und dafür gab es Westdevisen. Hören wir einmal den offiziellen Nachruf, der ist kurz. Der frühere DDR-Devisenbeschaffer und SED-Funktionär Alexander Schalk-Golodkowski ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in seinem Haus am Tegernsee. Schalk-Golodkowski war bis zum Fall der Mauer Leiter des Bereichs kommerzielle Koordinierung im DDR-Ministerium für Außenhandel. Er organisierte unter anderem den Freikauf von politischen Häftlingen durch die Bundesrepublik. Auch durch den Handel mit Waffen und mit Kunst beschaffte er für das Regime von Staatschef Honecker Milliardensummen an Devisen. Er war der Devisenbeschaffer der DDR. Ohne den mächtigen Wirtschaftsfunktionär wäre das SED-Regime schon Jahre vor dem Mauerfall zahlungsunfähig gewesen. 1955 tritt der gebürtige Berliner in die SED ein. Später ist Alexander Schalk-Golodkowski über Jahre hin zuständig für die Geheimabteilung Kommerzielle Koordinierung, kurz KOKO. Ein Firmengeflecht, das sich bis ins westliche Ausland erstreckt. Hier wurde marktwirtschaftlich gearbeitet, in Kooperation mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Da war mir klar, also ohne Hilfe des MFS brauchst du ja gar nicht starten, das wird nichts. Und damit wurde das MFS ein Bestandteil meiner Karriereplanung. Über Schalk-Golodkowski liefen auch die umstrittenen Häftlingsfreikäufe durch die Bundesrepublik. 1983 wurde der Unterhändler einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Mit Franz Josef Strauß handelte er den rettenden Milliardenkredit für die DDR aus. Während der Wendezeit kommen kriminelle Machenschaften des Firmengeflechtes KOKO zutage. Der umtriebige Geschäftsmann wird aus dem SED-Zentralkomitee und der Partei ausgeschlossen. Er flieht nach West-Berlin. Zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen ihn folgen, unter anderem wegen illegaler Waffengeschäfte. Er wird auf Bewährung verurteilt. Bis zuletzt lebte Schalk-Golodkowski zusammen mit seiner Frau in Bayern am Tegernsee. Naja, hatte ja doch einen schönen Lebensabend und wahrscheinlich auch jede Menge Staatsgeheimnisse, die er jetzt vielleicht sogar mit ins Grab nimmt oder vielleicht hatte sie bei einem Notar im Safe hinterlegt und die werden dann die nächsten Jahre veröffentlicht. Wer weiß. Ich erinnere mich an eine interessante Anekdote, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er in West-Berlin. Da starb Franz Josef Strauß, ich glaube das war 91, 92, bin ich ganz sicher. Jedenfalls saßen wir in der Kneipe und bestellten Sekt und prosteten auf den Tod von Franz Josef Strauß. Und eine junge Frau, die bei uns am Tisch saß, die machte ein sehr ernstes Gesicht und die wollte sich nicht dran beteiligen, die weigerte sich anzustoßen. Und dann haben wir sie gefragt, warum, was ist los? Strauß ist tot, dieser rechtsradikale Bayer, der uns jahrelang nur geärgert hat, uns Deutsche, westdeutsche Linke. Und dann hat sie gesagt, Franz Josef Strauß verdanke ich es, dass ich damals aus dem Gefängnis kam und in den Westen. Der hat nämlich mich praktisch buchstäblich persönlich auf einer Liste mit Namen freigekauft über diesen Schalk-Golodkowski. Und das war für mich so eine Art Schlüsselerlebnis. Da fing ich an, in eine andere Richtung auch ein bisschen zu denken. Und das war auch eine Realität, die halt da war, die man vielleicht so nie so wahrgenommen hat oder nie diese politische Bedeutung gegeben hat, die sie hatte. Nun ist er weg. Kinobammel, die Wurmann machen wir am Schluss. Ah ja, okay. Ja, wir haben schon mehrfach hier gesprochen darüber. Es ist Sommerzeit in Deutschland. Tobt die Hitzewelle und hier in Barcelona uns rennt hier der Schweiß von der Glocke irgendwie. Und das ist doch eine gute Zeit, um mal zu schauen, was draußen an der frischen Luft so passiert. Sine al-Aire Libre, seit gestern gibt es wieder das beliebte Open-Air-Kino auf dem Montjuïc. Ein Event, wo ich eigentlich immer ganz gerne hingegangen bin und das letzte Jahr fand ich aber das Programm irgendwie auch gar nicht mehr so prickelnd. Die haben eigentlich da nur noch die Programmkino-Klassiker, Programmkino-Hits vom Vorjahr runtergenudelt. So das gemacht, was eigentlich alle machen, sowohl in Spanien als auch in Deutschland. Dieses Jahr sieht es nicht ganz so drastisch aus. Ich habe für meinen persönlichen Filmgeschmack zumindest ein paar Sachen gefunden, die ich toll finde. Das Kino heißt, vielleicht um es nochmal kurz vorzustellen, Sala Montjuïc. www.salamontjuic.org ist die Website. Es geht jeden Abend um 20.45 Uhr los mit einem Konzert. Es gibt eine ganze Reihe spannender Jazz-Bands hier aus der näheren Umgebung, die dort vor den jeweiligen Filmen immer auftreten. Dann um 22 Uhr einen Kurzfilm und um 22.15 Uhr, also mit ausreichender Dunkelheit, soll dann da ein Open-Air-Kinofilm gezeigt werden. Die ganze Veranstaltungsreihe geht bis zum 7. August, endet mit einem Film Sorpresa, das fand ich eigentlich auch immer ganz gut. Letztes Jahr haben sie als Überraschungsfilm dann Pulp Fiction gezeigt, naja gut. Insgesamt finde ich das Programm total toll. Auf der Website, wie gesagt, www.salamontjuic, kann man eine ganze Menge nachlesen, was nicht zu lesen war. Oder ich habe es nicht gefunden, vielleicht war ich wieder mal zu blöd, wie die Eintrittspreise dort gestaltet sind in diesem Jahr. Das ist ja auch mal nicht ganz wichtig bei der Entscheidung, ob man da hingeht oder nicht. Die Location ist große Klasse, das ist eben in dem Burggraben, oder wie man das nennen will, dieser vorgelagerten Grünfläche von dem Castel de Montjuïc, dieser Militärfestung auf dem Montjuïc. Da kann man auch gut Picknick machen und wenn man Glück hat, weht eine luftige Brise durch den Burggraben und dann hat man einen schönen Sommerabend. Ja, also wie gesagt, ich war letztes Jahr oder in den letzten Jahren öfters dort zu Gast, finde es eine tolle Veranstaltung. Gestern Abend haben sie zum Beispiel gezeigt, 10.000 Kilometer, dieser spanische Überraschungs-Independent-Film mit der Liebesgeschichte via Skype. Das ist ein toller Film, leider haben wir ihn gestern nicht sehen können. Am Montagabend gibt's einen Film, den wir beide, glaube ich, sehr lieben, Didi, Cinema Paraíso von Giuseppe Tornatore. So. Werner hatte den übrigens letztens auch vorgestellt. Ja, habe ich gehört, ja. Toller Film. Ja. Deswegen werde ich den jetzt nicht groß weiter besprechen. Grand Hotel Budapest läuft dann demnächst und am 10. Juli ein Film, von dem ich weiß, dass wir den beide sehr mögen, die Boyhood von Richard Linklater. Mittwoch, Viernes, 10. de Julio. Boyhood ist die Geschichte von einem Jungen, der über 15 Jahre mit einer Kamera begleitet, gefilmt wird und es werden Episoden aus seinem Leben gezeigt. Toller Film. Ja, was noch? Ganz kurz vielleicht noch, das Cine Sala Montjuïc läuft, wie gesagt, bis zum 7. August. Unter anderem sind noch zu sehen Reservoir Dogs von Quentin Tarantino, Der Big Lebowski, ein toller Open-Air-Kinofilm, wie ich finde, Relatos Selvajes, den haben wir hier auch schon öfter vorgestellt. Und ein Stummfilm, Kinoabend mit El Chico, The Kid von Charlie Chaplin, live begleitet durch das Orchester Chambra Catalana. Das wird bestimmt auch spannend. Also schaut mal auf die Website www.salamontjuic.org. Was gibt's noch im Kino, Didi? Ja, ich bin die letzte Zeit wenig dazu gekommen. Ich habe immer noch diesen Film Phoenix auf dem Programm. Den möchte ich mir gerne ansehen. Mit Nina Hoss, der deutsche Film, der das Schicksal einer Frau schildert, die nach ihrer KZ-Gefangenschaft ins zivile Leben im Nachkriegsdeutschland zurückkehrt und da ihren, ja, wie soll man sagen, ihren Ex-Mann wieder trifft. Sie selber ist nicht mehr zu erkennen, da sie sich einer Gesichtsoperation hat unterziehen müssen. Und mehr weiß ich nicht über den Film. Ich weiß nur, Leute, die ihn gesehen haben, haben ihn sehr gelobt. Das heißt, er steht bei mir auf dem Kinoprogramm. Den möchte ich gerne sehen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein guter Film ist, allein aus dem Grund, dass einige seriöse, sogenannte seriöse Kritiker den ziemlich verrissen haben. Und das ist doch immer ein doppelter Anreiz, ins Kino zu gehen. Was haben wir gesehen? Ach ja, das Science-Fiction-Kino, es ist Sommerzeit, da kommen immer ein paar große Mainstream-Stream-Blockbuster ins Kino. Mad Max haben wir hier schon ausführlich besprochen, ein toller Action-Kracher. Aber jetzt wirklich ein Kracher im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch ein akustischer Kracher. Ich weiß nicht, wo du ihn gesehen hast, aber ich war wirklich begeistert von den Soundeffekten, die mir da so nur so um die Ohren flogen. Das war schon klasse. Ich habe den gesehen im Phänomena-Kino. Mhm. Wie gesagt, das hatte ich ja schon öfter vorgestellt, eines meiner Lieblingskinos. Und die haben dann begleitend auch noch so einen Marathon gemacht mit Mad Max 1 bis 3. Und, hast du alle reingezogen? Alles durchgeguckt, total geil, Mann. Eine Reise in die 80er Jahre. Ja. Ja, und jetzt aktuell, nächste Woche kommt der 5. Terminator ins Kino. Da sind wir, glaube ich, gespannt. Dann läuft Jurassic World. Vielleicht eine gute Möglichkeit, sich bei der Sommerhitze abzukühlen. Und dann gibt es einen Film, einen kleinen Science-Fiction-Film, den ich total toll finde. Aha. Ich habe immer gedacht, der kommt hier in Spanien sowieso überhaupt nicht ins Kino. In Deutschland lief der, glaube ich, vor 6, 8, 10, 12 Monaten im Kino. Der spanische Titel ist Lo que hacemos en las sombras. Das ist eine neuseeländische Zombie-Komödie. Vampir-Komödie, Entschuldigung. Originaltitel What We Do in the Shadows. Jamie Clement und Taika Waititi heißen die Regisseure. Und das ist eine sogenannte Mockumentary. Also wer vielleicht sich noch an This is Spinal Tap erinnert, so ein gefakte Doku über eine Rockband. Das ist eine gefakte Doku über das Leben einer Vampirfamilie. Und der Film macht großen Spaß, kann ich euch empfehlen. Ich habe noch keine Ahnung, ich habe noch nicht geguckt, wo der läuft. In Barcelona kommt aber jetzt diesen Monat in die Programmkinos und sollte man sich eigentlich, zumindest wenn man Science-Fiction- und Horror-Fan ist, nicht entgehen lassen. Ich möchte jetzt eine sehr ungewöhnliche Filmbesprechung loslassen. Sowas habe ich noch nie gemacht, aber es ist mir eine Anekdote. Dienstags frühstücke ich immer ganz schnell in der Bahnhofskneipe bei Fabra y Puig. Und der Kellner ist ein Kinoexperte. Der Mann ist wirklich topfit. Der guckt sich kreuz und quer durch alle Stile. Der hat überhaupt keine Vorlieben. Der fragte mich, hast du schon Nazis Zombies 2 gesehen? Die Zombie-Nazis 2. Ich hatte mal vor ein paar Jahren den ersten gesehen, den hatte mir ein Nachbar geliehen. Der war wirklich grässlich, gruselig, grausig. Ein handgestrickter fast, simpler, einfacher Streifen, wo ständig Nazis aus irgendeinem Bunker kommen und eine Kampftruppe sich denen gegenüber sieht und die werden nachher alle verzombisiert. Nazis Zombies 2, er erzählte dann, ja, das sind Nazis, die reiten auf Haifischen und greifen ein mit Touristen beladenes Flugzeug an und alle Leute in der Kneipe krachten los vor Lachen. Wirklich, wir haben uns auf die Schenkel geschlagen, weil sowas haben wir lange nicht gehört. Ich weiß nicht, ob du diese Filme kennst. Ja, ich habe die gesehen. Ja, und? Der zweite Teil hat ja letztes Jahr in Sitges sogar einen Preis gewonnen. Also der ist preisverdächtig schlecht, gut, sage ich mal. Großer Spaß auf jeden Fall. Didi, was gibt's noch im Kino? Die Filmotheca habe ich mir hier hingelegt. Ich habe im Moment noch keinen großen Überblick. Ich werde mir nachher El Pais kaufen und werde mal das Filmprogramm studieren. Es gibt im Zumzeig-Kino, hoffentlich dieses Wochenende immer noch Qué difícil es ser un Dios, die berühmte Verfilmung des Romans der Brüder Strugatsky, Science Fiction vom Feinsten. Aber das ist natürlich ein Art Kinofilm, der fast 3 Stunden dauert. Da braucht man also Geduld, gute Laune und sehr viel Artbewusstsein, Kunstbewusstsein, um sich den anzusehen. Vielleicht schaffe ich es heute, ich weiß es nicht. Das stünde bei mir auf dem Programm. Also Phönix, Qué difícil es ser un Dios. Auf Deutsch könnte man sagen, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein oder wie schwierig ist es, ein Gott zu sein. Tolle Geschichte, einer meiner Lieblingsromane von den Brüdern Strugatsky, Boris und Arkadi. In den 60er Jahren übrigens geschrieben. Ja, ich habe den Film gesehen. Wenn man sich an dem Buch orientiert und das Buch kennt, dann in dem Film bleibt nicht viel davon übrig, finde ich. Aber das ist trotzdem ein ganz geiler Film. Also fand ich super. Vielleicht noch ganz kurz mal zum Programm der Filmotheca. Die zeigen im Moment so ein Best-of von drei großen amerikanischen Regisseuren, nämlich Jim Jarmusch, David Lynch und Paul Schrader. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit jetzt den Juli über. Wer sich dafür interessiert, der sollte mal auf die Website der Filmotheca gehen. Und wir haben ein Programm zum Thema Barcelona. Und damit wären wir wieder bei dem Thema, mit dem wir heute Morgen angefangen haben. Kinotipps habe ich ansonsten jetzt direkt keine mehr am Start, aber ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich ganz zu Beginn aus einem Buch zitiert habe, das ebenfalls auch Barcelona heißt, ein Reisebegleiter, erschienen im Inseltaschenbuchverlag. Und das ist eine tolle Zusammenfassung über die Literatur unserer Stadt. Ich fand es beim ersten Schmökern gar nicht so gut. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass dieser Mann, der das gemacht hat, Michi Straußfeld heißt er, ein unglaubliches Panorama an literarischen Tipps und Dingen zusammengefasst hat. Und damit möchte ich eigentlich auch meinen kleinen Beitrag über die Literatur Kataloniens heute hier beschließen. Michi Straußfeld hat dieses Buch zusammengefasst mit der Hilfe scheinbar vieler Freunde und Bekannter hier aus der Stadt. Und das habe ich vergessen zu erwähnen am Anfang. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Buch. Hier auf der Rückseite steht der literarische Reisebegleiter fürs Reisegepäck mit großen Autoren unterwegs zu den schönsten Orten der Welt. Zumindest zu den schönsten Orten Barcelonas. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir gehen nach unten auf die Straße und erfrischen uns mit einem kühlen Blonden. Oder Didi, was hältst du davon? Jo, das wird gemacht. Gut. Hören wir mal, was die Nasila sagt, dann gibt es ein Musikstück und dann gibt es noch den letzten kurzen Nachruf auf die Schriftstellerin Gabriele Wohmann. 15 Jahre Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Es gibt den Umständen entsprechend. Ja, es muss halt irgendwie. Das sinkende Schiff, das Wasser geht schon bis zu meinem Knie. Bis hier war alles gut, bis hier war das ein gutes Leben. Bis hier war alles gut, das ein gutes Leben. Ein paar Scherben, etwas Regen, bis hier ging's gut, bis hier war. Yeah. An diesem Wochenende sind Harley-Davidsons hier in der Stadt. Es gibt das internationale Harley-Davidson-Treffen. Ich habe mal das hintere Fenster aufgemacht. Die rauschen hier gerade am Fenster vorbei. Bammel? Ja, wir haben ja schon über die Touristen hier gesprochen. Die Harley-Davidson-Freaks sind in der Stadt. Ich fand das eigentlich immer ein Event, den ich so ein bisschen belächelt habe und trotzdem ganz sympathisch fand. Wenn die Jungs hier mit ihren schweren Dingern durch die Stadt knattern. Dabei fällt mir ein, dass ich da über einen äußerst beknackten Beitrag im Netz gestolpert bin zu den Harley-Davidson Days in Hamburg, wo sich jemand darüber mokiert hat, ob sowas für eine so schöne Stadt wie Hamburg denn angemessen wäre. Ja, ja, da muss ich sagen, hat mal wieder jemand echt den Knall nicht gehört, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Es knallt und knattert im Hintergrund. Ich muss ja mal so als Hörer von Radio Niemandsland sprechen. Ich fand, Dedi, dass die letzten Beiträge, die er so gemacht hat, in Bezug auf Nachrufe, total klasse waren. Vor allen Dingen gut gefallen hatte mir der Beitrag über Harry Rowold. Ein Typ, den ich immer sehr, sehr, sehr geliebt habe. Nicht nur als Darsteller in der Lindenstraße. Und du hast hier noch einen kleinen Nachruf vorbereitet. Ich gebe mal das Mikro wieder zurück an dich. Bin gespannt, was da jetzt kommt. Nach schwerer Krankheit ist gestern in Darmstadt die Schriftstellerin Gabriele Wohmann gestorben. Sie wurde 83 Jahre alt. Ihr Verlag würdigte sie als eine der wichtigsten Autorinnen der Nachkriegszeit. Im Mittelpunkt ihres mehrfach ausgezeichneten Werks standen Familien- und Generationenkonflikte. Zu ihren bekanntesten Romanen zählen Paulinchen war allein zu Hause und Ausflug der Mutter mit der Mutter. Gabriele Wohmann war eine Schriftstellerin, die uns als Jugendliche begleitet hat. Sie war mit dem Paket der deutschen Literatur, Günter Grass, Heinrich Böll natürlich, dann die ganzen Nachkriegsschriftsteller, Siegfried Lenz und eben auch Gabriele Wohmann gehörte auch auf ihre Art dazu. Oh, wie vergessen war sie am Ende ihres Lebens. Viele Leute denken ja, ich sei schon tot, erzählte sie vor wenigen Jahren einem Besucher in ihrem Haus am Rande der Rosenhöhe in ihrer Heimatstadt Darmstadt. Sie rauchte genau eine Gitane pro Stunde. Ihr Ehemann, der immer auch ihr erster Leser war, trank Sherry und Gabriele Wohmann lachte milde über ihre Vergessenheit. Sie konnte es nicht ändern, sie war einfach irgendwann aus der Mode gekommen, aber sie schrieb und schrieb. Das schreibt der Spiegel in seinem Nachruf auf die große Dame der deutschen Literatur. Über 600 Erzählungen, dazu Romane, Fernsehdrehbücher, Gedichte. Meisterin war sie auch auf der kurzen Strecke. Ihr Blick war präzise und unsentimental. Jede Winzigkeit war wichtig. Sie erkannte alle Sollbruchstellen in den bürgerlichen Idyllen um sie herum. Wohmann war in einem protestantischen Pfarrhaus hineingeboren worden. Sie studierte Germanistik, Romanistik und Philosophie in Frankfurt am Main. Gabriele Wohmann starb am 22. Juni in Darmstadt. Wir haben die Fahne für Sie auf Halbmast gehängt im Niemandsland und wollen uns auch gleichzeitig vom Hörerpublikum verabschieden. Meine Damen und Herren, agur. Tschüss, Bammel. Ja, danke für die Einladung. Tschüss, liebe Hörer. Und nicht vergessen, heute Nachmittag noch ans Regal mit der Sonnencreme zu gehen. Ciao, ciao. Tschüss. Die Sendung wird nächste Woche im Podcast sein. Danach wird sie hier zu hören sein auf FM 91.4 im Stadtbereich. Unsere Techniker haben keine Mühen und Kosten gescheut. die alte Repetition-Methode wiederherzustellen. Wir werden also bald wieder zu festen Sendezeiten unsere Wiederholungszeiten vom Niemandsland haben, hier auf 91.4 FM in der Stadt. Ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Bleiben Sie und werden Sie glücklich. Agur. Auf Wiederhören. Tschüss. Momente, in denen wirkt alles belanglos, bedrohlich, langweilig, verrückt. Und die Angst, dass sich irgendwann gar nichts mehr rührt, von unheimlicher Leere zerdrückt. Du hast gesagt, dass es manchmal zu schwer wiegt, dass du mich manchmal einfach vergisst. Und die Geschichte, die du mir dann noch erzählt hast, geht nicht danach, als hättest du mich vermisst. War ganz einfach, sagst du, find ich schwierig, sag ich. Und dann du so, wenn ich wieder am Ende kein Licht mehr. Weck mich erst wieder auf, wenn das alles vorbei ist. Bring mir doch bitte einen Kaffee ans Bett. Weck mich erst wieder auf, wenn du wieder dabei bist. Ist den ekelhaften Beigeschmack weg. Weck mich erst wieder auf, wenn du wieder bei mir bist. Dann bring mir doch bitte einen Kaffee ans Bett. Weck mich bitte wieder auf, bevor das alles zu viel ist. Dann bleib ein für alle Mal weg. Nicht jeder Tag sein wie ein Zirkusbesuch, Sensation, Orchester, Magie. Wenn es heute nicht so ist und dafür aber manchmal, und es manchmal viel öfter als nie. Du hast gesagt, dass das Leben kein Spiel ist, dass es sich abzuwägen empfiehlt. Ob man irgendwas macht oder doch lieber sein lässt, dabei merkt, wie das Leben so spielt. Doch lustig, sag ich, ist doch scheiße, sagst du. Und dann nicht so, und du auch, und da wird doch kein Schuh draus. Weck mich erst wieder auf, wenn das alles vorbei ist. Dann bring mir doch bitte einen Kaffee ans Bett. Weck mich erst wieder auf, wenn du wieder dabei bist. Lass den bitterbösen Beigeschmack weg. Weck mich erst wieder auf, wenn du wieder bei mir bist. Dann bring mir doch bitte einen Kaffee ans Bett. Weck mich bitte wieder auf, bevor das alles zu viel ist. Oder bleib ein für alle Mal weg.